Viele Leute glauben, dass es in dem Haus spukt. Schade, dass es abgerissen wird. Alfred Hitchcock hätte es zum Beispiel für einen Film verwenden können. Hast du das gehört? Ja, der Schrei ist wahrscheinlich auch mit aufgenommen. Egal, machen wir bloß, dass wir hier wegkommen. Hoppla, Junge, fast hättest du mich umgerannt. Wer hat denn da so geschrien? Wir wissen nicht, wer es war, aber es hörte sich wie ein Geist an. Geist? Unsinn. Es könnte ein Hilfeschrei gewesen sein. Vielleicht bloß ein Landstreicher. Ich meine, wir sollten hineingehen. Und sind wir schon mal hier, um uns das alte Gemäuer anzusehen, ehe es ganz abgerissen wird. Und wir hörten jemanden schreien. Vielleicht liegt einer verletzt da drin. Ich würde ja die Polizei rufen. Die ist für solche Vorfälle zuständig. Da kann was passiert sein. Wir schauen nach, ob wir nicht helfen können. Bis wir auf die Polizei warten, ist es vielleicht zu spät. Einverstanden. Ich meine auch, wir sollten hingehen und uns umsehen. Gut, tun Sie das. Ich rufe jedenfalls die Polizei. Los, kommen Sie. Wir sind 6 Mann und haben Taschenlampen dabei. Schauen wir doch erstmal innen nach. Und dann können wir immer noch die Polizei rufen. Jungs, ihr solltet jetzt nach Hause gehen. Komm, Bob, er hat recht. Gehen wir nach Hause. Ohne herauszufinden, woher dieser Schrei kam? Denk doch mal nach, was Just dazu sagen würde. Das würde uns ewig vorhalten. Also, ich gehe mit. Na schön. Die Lichter an. Ich will jetzt wissen, was wir da gehört haben. Hier muss vor 50 Jahren der alte Matthias Green heruntergestürzt sein und sich das Genick gebrochen haben. Man sagt ja, es spukt in diesem Haus. Und ich glaube das ohne weiteres. Ich hoffe nur, dass uns der Geist nicht begegnet. Wir sollten doch lieber die Polizei. Ich dachte, ich hätte was gehört. Na, vielleicht war es irgendein Tier. Schalten wir mal die Lampen ab, dann sehen wir, ob sich was zeigt. Da, drüben, an der Tür. Der Geist. Der alte Matthias Green. Alle Lampen an. Jetzt ist er weg. Ich wollte, ich wäre weit weg von hier. Da ist es. Auf der Treppe. Da macht sich einer einen Jux mit uns. Den schnappen wir uns. Halt. Ich hab da eine Idee. Wenn jemand vor uns die Treppe hochgelaufen ist, dann muss er auf dem staubigen Boden Spuren hinterlassen haben. Der Junge hat recht. Also los. Die Lichter hier auf dem Fußboden, wo von uns noch keiner hingetreten ist. Hier war ja gar keiner. Aber was ging dann vor unseren Augen die Treppe hoch? Sträuben sich mein Hören die Haare? Ich kann es niemandem verdenken. Eine Frage ist zu klären. Ist der grüne Geist ein echtes übernatürliches Phänomen? Alfred Hitchcock hätte es zum Beispiel für einen Film verwenden können. Hast du das gehört? Ja, der Schrei ist wahrscheinlich auch mit aufgenommen. Egal, machen wir bloß das Video weg. Es hörte sich wie ein menschlicher Schrei an. Es klang wie jemand, der die Treppe hinunterstürzt und zum Schluss kraftlos röchelt. Ja, genau das ist ja vor 50 Jahren in diesem Haus geschehen. Matthias Green, der Eigentümer, fiel die Treppe herunter und brach sich das Genick. Aber warum sollen wir ihn dann 50 Jahre später noch schreien hören? Vielleicht war es der Widerhall eines vor 50 Jahren ausgestoßenen Schreies aus dem Jenseits. Hör auf mit sowas, das gefällt mir gar nicht. Bob, bitte liefere mir einen ausführlichen Bericht über die jüngsten Ereignisse zum Greenschen Anwesen. Also gut, pass auf. Peter und ich fuhren gestern Abend mit den Rädern hin. Wir hatten gehört, dass es jetzt abgerissen werden soll und ich dachte, ich könnte darüber einen guten Artikel für die Schülerzeitung schreiben. Das Tonbandgerät nahm ich mit, um meine Eindrücke vor Ort festzuhalten und später auszuwerten. Ja, und dann kam der Schrei. Wir liefen weg und stießen dann auf die Männer und beschlossen, mit ihnen das Haus zu betreten. Und dann sahen wir drinnen eine grün schimmernde Gestalt. Also erst unten, dann am Treppenabsatz und dann ging sie im oberen Flur direkt durch eine Wand. Und nirgends waren Fußabdrücke zu sehen. Und wie viele Männer haben mit euch die grüne Erscheinung gesehen? 6. 7. 6? Da bin ich mir ganz sicher. Vielleicht hast du recht, Peter. Ich zählte sie drinnen, als alle durcheinander liefen. Einmal brachte ich 6 heraus und 2-mal 7. Darauf kommt es wahrscheinlich nicht so an. Naja, auf jeden Fall gingen wir dann wieder vors Haus. Und ein paar der Männer sagten, sie würden die Polizei rufen. Ja, und heute steht's in allen Zeitungen. Auf dem Weg hierher schaute ich noch in der Bibliothek vorbei. Aber Unterlagen über das Greensche Haus gibt es nicht, weil es schon so lange steht. Also Rocky Beach war damals nicht mal eine Stadt und hatte längst keine Bibliothek. Aber nach den Zeitungsberichten ist das Haus vor 60 oder 70 Jahren vom alten Matthias Green erbaut worden. Ja, viel weiß man allerdings nicht von ihm. Aber es heißt, er hätte sich in China große Probleme eingehandelt und musste Hals über Kopf abreisen. Als Braut brachte er eine chinesische Fürstentochter mit. Eine Quelle berichtet, er hätte sich mit seiner einzigen Verwandten aus San Francisco zerstritten und sei daraufhin hergezogen. Und jetzt eine andere Version, er habe sich aus Furcht vor der Rache chinesischer Edelleute das Haus als Unterschlupf gebaut. Unsere Gegend war ja damals noch Wildnis. Er lebte in seiner Villa auf großem Fuß und hatte eine ganze Schar orientalischer Diener. Er kleidete sich gern in grüne Gewänder. Vorräte ließ er sich mit der Pferdepost aus Los Angeles bringen. Ja, eines Tages fand der Kutscher das Haus leer, bis auf Matthias Green. Er lag mit gebrochenem Genick am Fuß der Treppe. Und die Ermittlungen ergaben dann, dass er betrunken die Treppe heruntergestürzt und dabei ums Leben gekommen war. Die Dienerschaft war aus Angst vor Anklagen geflüchtet und die verwitwete Schwägerin von Green erbte das Anwesen und das Vermögen und kaufte sich davon ein Weingut in Verdant Valley bei San Francisco. Im Haus wollte sie nicht wohnen, aber sie wollte es auch nicht verkaufen. Nach ihrem Tod war es dann dem Verfall preisgegeben, bis Miss Lydia Green, die Tochter dieser Schwägerin, in diesem Jahr das Anwesen einem Bauunternehmer verkaufte, der anstelle des Hauses moderne Wohnhäuser hinstellen will. Ja, und deshalb wird der Bau nun abgerissen. Ja, das ist auch schon alles, was ich euch berichten kann. Sehr aufschlussreicher Bericht, Kollege. Ich habe mir einige Zeitungsartikel durchgelesen. Der Geist ist letzte Nacht noch an verschiedenen anderen Orten gesehen worden. Es sieht fast so aus, als suche er eine neue Bleibe, nachdem sein angestammtes Heim abgerissen wird. Na und? Vielleicht hat der Rocky Beach schon per Anhalter verlassen. Wenngleich von Geistern gemeinhin auch nicht überliefert ist, dass sie sich profaner Transportmittel bedienen. Du redest mal wieder einen Schwulst. So hochgestochen. Wie soll ich denn wissen, was profan bedeutet? Es bedeutet weltlich. Alltäglich. Bob Andrews, komm raus aus diesem Trödelhaufen und zeig dich. Peter, komm du auch. Auf, Kollegen. Da bist du ja, mein Sohn. Komm mit, wir müssen uns beeilen. Hauptkommissar Reynolds möchte dich und Peter sprechen. Darf ich mitkommen, Mr. Andrews? Auf einen mehr kommt es wohl nicht an. Kommt mit, der Kommissar wartet draußen im Polizeiauto und wir sollen mitfahren. An der Seite her. Gut gemacht, Bill. Jetzt nichts wie hin. Und wohl bemerkt, Sie sind hier auch ein Hiesiger und wir sind Nachbarn. Ich rechne damit, dass Sie mir helfen, die auswärtige Presse in Schach zu halten, wenn diese verrückte Geschichte noch mehr Staub aufwirbelt. Auf mich können Sie sich verlassen, Kommissar. Auf dem Weg zum Greenschen Haus kann Ihnen ja mein Sohn berichten, was er und sein Freund gestern Abend erlebten. Schön, Junge, schieß los. Ich weiß zwar schon einiges von ein paar Männern, die mit dabei waren, aber nun möchte ich deine Fassung hören. Wir hatten gehört, dass es jetzt abgerissen werden soll und ich dachte, ich könnte... Es entspricht etwa dem, was ich von den anderen hörte. Ich würde ja trotz aller Zeugen sagen, das ist völlig unmöglich, aber... Ich habe ganz den Eindruck, Sam, dass Sie den Geist selbst gesehen haben. Deshalb können Sie nicht behaupten, dass es unmöglich ist. Stimmt. Ich habe ihn auch gesehen, auf dem Friedhof. Vor dem Marmorstein, den man dem alten Matthias Green errichtet hat. Und zum Kuckuck, da versank vor meinen Augen diese Gestalt im Erdboden. Insgesamt sahen 15 Augenzeugen die Geistererscheinung. Herr Kommissar, waren es nun 6 oder 7 Männer im Greenschen Haus? Ich sehe auch nicht klar. 4 Männer haben den Vorfall berichtet. 3 von ihnen sagten, sie seien zu 6 gewesen und einer sprach von 7. Wir sind da. Herr Kommissar? Ja? Ich habe hier auf Sie gewartet. Warum lassen mich die Herren nicht ins Haus meiner Klientin? Das Haus Ihrer Klientin? Und wer sind Sie bitte? Harold Carlson. Das Haus gehört Miss Lydia Green. Ich bin Ihr Anwalt und zugleich ein Verwandter. Sobald ich heute früh die Berichte über die Vorkommnisse von gestern Abend gelesen hatte, flog ich sofort aus San Francisco her. Na, ich bin froh, dass Sie hier sind, Mr. Carlson. Ich hätte Sie sonst wohl herbitten müssen. Meine Leute habe ich hier aufgestellt, damit Sie die Schaulustigen abwimmeln. Aber jetzt gehen wir alle zusammen hinein und sehen uns um. Die beiden Jungs hier haben den Geist letzte Nacht gesehen und können uns sagen, wo er gewesen ist. Zuerst sahen wir diese Gestalt dort hinten an der Tür. Dann glitt sie die Treppe hinauf, oben den Flur entlang. Dann bog der Geist hier in diesen Seiteneingang ein. Und danach ging er einfach durch diese Wand. Genau an dieser Stelle hat ein Arbeiter von der Abbruchfirma etwas gesehen. Er stellte seine Arbeit ein und holte mich. Etwas gesehen? Lieber Himmel, was denn? Er glaubt, hinter dieser Wand liegt eine Geheimkammer. Da Sie ja nun hier sind, werden wir uns Zugang dazu verschaffen und nachsehen, was darin ist. Pete, kommen Sie her! Ja, Herr Kommissar? Diese Wand hier aufreißen. Alles klar. Donnerwetter, da ist tatsächlich ein Geheimraum. Ein Sarg. Da ist eine Silbertafel drauf. Innig geliebtes Eheweib von Matthias Green. Ruhe auf ewig in Frieden. Die Frau des alten Matthias Green. Und alle glaubten immer, sie sei geflüchtet, als er starb. Sehen Sie sich das an. Das sind die berühmten Geisterperlen, die Großonkel Matthias einem chinesischen Adligen gestohlen haben soll. Sie waren der Anlass dafür, dass er flüchten musste. Sie sind endlos wertvoll. Wir glaubten, die Chinesin habe sie nach Matthias Greens tödlichem Sturz an sich genommen und sei damit nach China zurückgekehrt. Als Anwalt der Familie muss ich sie sicherstellen. Niemand wusste es und sie haben all die Jahre hier gelegen. Genau wie die Frau selbst. Ich habe kombiniert. Ich habe herausgefunden, was sich vor vielen Jahren in der Villa Green zugetragen hat. Nicht nötig, Just. Mein Vater hat mir erzählt, was er und der Kommissar ermittelt haben. Ich bin zum Schluss gekommen, dass zunächst... Dad und der Kommissar sind sich einig, dass die Chinesin an einer Krankheit starb. Und daraufhin legte ihr Mann sie in den Sarg. Aber die Trennung von ihr hätte er nicht ertragen. Also schaffte er sie in die Kammer, vermauerte die Türöffnung und tapezierte die Wand, damit kein Außenstehender dahinter eine Geheimkammer vermuten konnte. Auf diese Weise blieb er mit seiner Frau gewissermaßen vereint. Ja, und eines Tages stürzte Matthias Green, als er die Treppe hinunterging. Die einzige Hinterbliebene war Mr. Greens Schwägerin, die damit Alleinerbin wurde. Das Geld legte sie, wie wir wissen, in einem großen Weingut bei San Francisco an, Verdant Valley. Also hierher nach Rocky Beach kam sie nie. Auch nicht Lydia Green, ihre Tochter, die Verdant Valley und auch die Villa Green erbte. Sie überließen das alte Haus seinem Schicksal, bis es vor einem Jahr an die Baugesellschaft verkauft wurde. Und als sie mit dem Abbruch anfingen, geriet der Geist des alten Matthias Green in Aufruhr. Deshalb schrie er und wurde dabei gesehen, wie er in das verborgene Zimmer drang. Er stattete seiner Frau einen letzten Besuch ab. Und dann, ja, dann zog er wohl oder übel aus. Für euch scheint es außer Zweifel zu stehen, dass es tatsächlich Matthias Greens Geist war. Wir haben ihn immerhin gesehen, du nicht. Wenn das kein Geist war, dann habe ich in meinem Leben noch keinen gesehen. Hast du ja auch nicht. Wenn es kein Geist war, was war es denn dann? Also wenn dir etwas Besseres einfällt, Just, dann kriegst du vom Kommissar sicher eine Belohnung. Wie meinst du das? Ja, er sagte doch gestern, er hätte den Geist auch gesehen. Er ist im Bedrängnis, weil er ja nicht öffentlich zugeben kann, dass es Geister gibt. Also kann er seinen Leuten auch nicht auftragen, den Geist für ihn zu fangen. Aber er kommt nicht davon los, dass er ihn selbst gesehen hat. und dass es vielleicht doch Geister gibt. Bestimmt wäre er jedem dankbar, der ihm den Beweis dafür bringt, dass es ein echter Geist war. Oder der ihm glaubhaft erklärt, was das Ding vor unseren Augen tatsächlich war. Ich meine, wir sollten den Fall Grüner Geist schon dem Kommissar zuliebe übernehmen. Halt! Er hat uns ja gar nicht um unsere Mitarbeit gebeten. Und ich bin zu vielem bereit. Aber Ermittlungen zu einem grünen Geist? Nein. Unser Leitspruch ist, wir übernehmen jeden Fall. Und außerdem wüsste ich gern, ob wir tatsächlich einen Geist gesehen haben oder nicht. Wir sollten den Fall nochmal neu aufrollen. Wie kamen die Männer überhaupt dazu, der alten Villa einen Besuch abzustatten? Sie sagten zu Kommissar Reynolds, zwei Männer seien die Straße entlang gekommen und hätten vorgeschlagen, dass man gemeinsam zur Villa spazieren könnte. Es hörte sich wohl verlockend an und die anderen kamen mit. Als sie dann zur Einfahrt kamen, hörten sie den Schrei und das Weitere kennen wir ja. Ich habe deinen Tonband mehrfach angehört. Irgendwas beschäftigt mich daran. Aber ich komme nicht dahinter. Übrigens, da jault mal kurz ein Hund. Was ist das für ein Hund? Als ob es darauf ankäme, was das für ein Hund war. Der Mann hat ihn auf dem Arm genommen, als wir in die Villa gingen und da jaulte er wohl, als er den Geist sah. Ein kleiner Drahthaarfox war es. Justus Jonas von den drei Detektiven? Guten Tag. Ein Ferngespräch. Ein Anruf für Robert Andrews. Für dich, Bob. Danke, Just. Hallo, hier Bob Andrews. Hallo, Bob. Hier ist Lydia Green aus Verdant Valley. Ja, bitte, Miss Green? Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Könntest du mit deinem Freund Peter Shaw nach Verdant Valley kommen? Was? Nach Verdant Valley? Ich muss euch dringend sprechen. Ihr habt vorgestern meinen Onkel, nun ja, als Geist gesehen und ich möchte von Augenzeugen alles erfahren. Es ist nämlich so, der Geist ist nun in Verdant Valley aufgetaucht. Gestern Abend sah ich ihn, in meinem Zimmer. Ja, natürlich, Miss Green. Ich glaube schon, dass Peter und ich hinkommen können. Das heißt, wenn unsere Eltern es erlauben. Nun, dieser kleine Hund, nachdem Justus sich erkundigte, kann wahrlich nichts mit diesem Fall zu tun haben, oder? Hast du deine Koffer, Bob? Jo, hab ich. Schade, dass Miss Green Justus nicht auch eingeladen hat. Er hat den Geist halt nicht gesehen und wurde demnach in den Zeitungen nicht erwähnt. Naja, aber ich finde es trotzdem schade. Schließlich sind wir ein Team. Ja, das stimmt allerdings. Ah, da hinten steht der Wagen, der uns abholen soll. Hallo ihr beiden, ich bin Chang. Steigt ein, wir fahren sofort nach Verdant Valley. Wach auf. Wir sind da. Oh, es wird ja schon dunkel. Das ist Verdant House. Sicher wisst ihr, dass Verdant grün bedeutet. Diesen Namen hat meine Tante für Haus und Weingut gewählt, weil unser Name Green sich von grün ableitet. Kommt mit. Tante Lydia, wir sind da. Guten Abend, Bob und Peter. Ich bin so froh, dass ihr hier seid. Ihr seid sicher hungrig. Ich bin recht müde und werde gleich zu Bett gehen. Hallo, ihr beiden. Oh, hallo, Mr. Carlson. Hätte mir nicht träumen lassen, dass wir uns wieder begegnen nach dem Zusammentreffen gestern. Unter so sonderbaren Umständen. Aber offen gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Gute Nacht zusammen. Ich gehe schlafen. Harold, hilfst du mir? Gewiss, Tante Lydia. Ich schalte mal das Licht ein. Hier im Tal wird es immer so plötzlich dunkel. Draußen ist es jetzt schon Nacht. Kommt, wir wollen essen. Ich erzähle euch mehr von uns. Vielleicht wollt ihr ja etwas Bestimmtes wissen. Das war Tante Lydia. Da ist was passiert. Mr. Carlson, was ist passiert? Ich weiß es nicht. Chang, bring mir Tante Lydias Riechsalz. Ja. Ich hatte gerade die Tür hinter mir geschlossen, da schrie sie auf. Sie ist ohnmächtig geworden. Hier. Danke. Oh, wie dumm von mir, nicht? Ich bin wohl ohnmächtig geworden. Ja, ich erschrak furchtbar und verlor die Besinnung. Aber was war denn los, Tante Lydia? Warum hast du so geschrien? Ich habe den Geist wieder gesehen. Nachdem ich Harold gute Nacht gesagt hatte und in mein Zimmer trat, stand er dort, klar und deutlich. Er sah mich mit schrecklich glühenden Augen an. Er ist böse auf mich. Meine Mutter versprach ihm nämlich vor vielen Jahren, dass man nach seinem Tod die Villa Green schließen und nie wieder öffnen würde. Sie leistete einen Eid darauf, dass weder Haus noch Grundstück jemals verkauft würden. Ich habe dem Kauf des Hauses zugestimmt und Onkel Matthias' tote Frau wurde in ihrer Grabesruhe gestört. Und nun zürnt er mir. Tut mir leid, dass ihr beiden das miterleben musstet. Möchtet ihr euch die Perlen ansehen, die ich gestern an mich nahm, als wir zusammen im Greenschen Haus waren? Ja, gern. Dann kommt mit. Die Perlen sind im Safe. Hier. Für Perlen eine merkwürdige Farbe? Deshalb heißen sie auch Geisterperlen. Alle Perlen dieser Art stammen aus einer kleinen Bucht im Indischen Ozean, deren Vorkommen aber inzwischen erschöpft sind. Im Orient sind sie beim Adel hoch geschätzt, obwohl ich den Grund nicht kenne, denn die Form ist ja nicht vollkommen und die Farbe recht reizlos. Trotzdem gelten sie als Kostbarkeit und könnten einen Preis von $100,000 oder mehr erzielen. Onkel Harold, in diesem Fall könnte doch Tante Lydia all ihre Schulden bezahlen und müsste das Weingut und die Kellerei nicht aufgeben. Denn die Perlen gehören doch jetzt ihr. Eine Schwierigkeit ist damit verbunden. Matthias Green schenkte diese Perlen seiner chinesischen Frau. Also gehörten sie ihr, nicht mehr ihm. Aber ihre Eltern haben sie doch enterbt und verstoßen. Sie betrachten sie nicht mehr als ihre Tochter. Außerdem ist ihre Familie seit der Revolution und dem Krieg in China verschollen. Ich weiß. Aber ich bekam einen Brief von einem chinesischen Rechtsanwalt in San Francisco, der im Namen eines Mandanten, der sich als Nachkomme der Schwester jener Chinesin bezeichnet, Ansprüche geltend macht. Er hat mir nahegelegt, die Perlen sicher zu verwahren. Die ganze Angelegenheit muss vor Gericht noch verhandelt werden. Und es kann Jahre dauern, bis wir wissen, wem die Perlen gehören. Mr. Carlson, der Geist ist unten bei der Traumpresse aufgetaucht. Drei mexikanische Arbeiter haben ihn gesehen und sie sind völlig durchgedreht. Was? Das ist ja schrecklich. Ich komme gleich mit, Jensen. Henry, irgendwas beobachtet, während ich weg war? Nein, Mr. Jensen, nichts. Wo sind die drei Mexikaner? Was weiß ich? Sie sind fortgelaufen, sobald sie weggefahren waren. Sie hatten es so eilig wie noch nie bei der Arbeit. Vermutlich sind sie im Dorf, hocken jetzt beim Schnaps und erzählen jedem, dass sie den Geist gesehen haben. Genau das wollte ich verhindern. Sie hätten sie zurückhalten sollen. Hab ich ja versucht, aber sie wollten nicht hören. Sie waren außer sich vor Angst. Das ist ja eine schöne Bescherung. Was hatten die Burschen eigentlich so spät am Abend hier verloren? Ich hatte ihnen aufgetragen, sich bei mir zu melden, Sir. Sie sind nämlich die Hauptbeteiligten am Klatsch über den Geist und ich wollte ihnen klar machen, dass sie rausfliegen, wenn sie nicht die Klappe halten. Nur bin ich auf dem Weg hier aufgehalten worden und während sie auf mich warteten, bildeten sie sich ein, was gesehen zu haben. Vielleicht können sie ins Dorf gehen und sie beruhigen, obwohl ich da wenig Hoffnung habe. Ist gut, Sir. Soll ich Sie und die Jungen vorher nach Hause fahren? Ja, bitte und lieber Himmel, Chang. Habe ich den Panzerschrank wieder abgeschlossen, als ich die Perlen zurückgelegt hatte? Ich weiß nicht, Onkel Harold. Du standest davor. Daher konnte ich es leider nicht richtig sehen. Ich hab's gesehen. Sie legten die Perlen rein, schlugen die Tür zu, aber ich glaube, die Kombination haben sie nicht wieder eingestellt. Ich ging also weg und ließ den Schrank mit den Geisterperlen darin unverschlossen. Jensen, schnell fahren Sie mich zum Haus zurück. Dann können Sie nochmal herkommen und die Jungen abholen. Wir können auch zu Fuß zurücklaufen. So weit ist es ja auch nicht. Gut, hier, Chang, nimm meine Stablampe. Na sowas. Erst ist der Geist oben beim Haus und jetzt auch noch hier unten. Aber warum haben alle Angst vor dem Klatsch, Chang? Weil die Weinlese gerade angefangen hat. Die Trauben sind reif und müssen geerntet werden. Werden sie nicht sofort geschnitten, verfaulen sie am Stock. Viele Helfer kommen nur zur Erntezeit her. Seit die Zeitungen über den grünen Geist berichten, hat sich unter ihnen Unbehagen breit gemacht. Wenn der Geist jetzt in Verdant Valley auftaucht, werden viele Arbeiter in Furcht geraten und die Arbeit hinwerfen. Dann ist die ganze Weinernte im Eimer. Meine Tante ist ziemlich verschuldet und auf jeden Dollar angewiesen. Das ist schlimm. Aber glaubst du wirklich, dass er der Geist deines Urgroßvaters ist, der sich da zeigt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Geist meines Urahns Böses im Sinn hat. Auch wenn er zu Lebzeiten nicht zimperlich war. In China habe ich gelernt, dem Gedanken an Geister nicht ganz von mir zu weisen. Ich glaube, hier ist ein böser Geist am Werk. Keineswegs mein Urgroßvater. So, da hinten ist das Haus. Die Lichter sind aus. Die Angestellten sind schon alle zu Bett gegangen. Vielleicht ist Onkel Harold noch wach. Sein Büro liegt auf der anderen Seite des Hauses. Kommt rein. Onkel Harold? Onkel Harold! Mr. Carlson! Bleiben Sie ruhig. Gleich sind Sie frei. Danke, Junge. Was ist denn passiert? Als ich ins Büro ging, war jemand hinter der Tür versteckt. Der Kerl packte mich und hielt mich fest, während ein zweiter mich fesselte und knebelte. Und dann stahlen sie die Geisterperlen. Ja, es scheint ein böser Geist mit materiellen Interessen zu sein. Ruin des Weinbaubetriebes, Diebstahl wertvoller Perlen. Schwer zu sagen, ob die Bedrohung aus Geistersphären kommt. Ja, das war jetzt laut und deutlich. Aber was willst du damit beweisen? Ich versuche herauszufinden, von wo aus der Geist geschrien hat. Wäre er im Haus gewesen, müsste er schon gewaltige Lungen gehabt haben. Ich weiß nicht, ob Geister Lungen haben. Ich vermute, dass der Geist nicht im Haus gewesen ist, sondern sich wie ich vorhin in diesem Gebüsch versteckt hat und von dort aus geschrien hat. Eine tolle Idee, mit den Pferden auszureiten, Chang. Ja, aber jetzt wird es langsam heiß und die Pferde brauchen auch eine Pause. Ich weiß, wo wir uns im Kühlen ausruhen können. Das ist der Eingang zu den Weinkellern. Es war einmal ein Minenstollen gewesen. Da drin sehen wir uns nach Essen um. Es gibt hier kein Licht, aber unsere Stablampen tun es wohl auch. Verflixt! Ich habe die Lampe fallen lassen. Jetzt habe ich kein Licht. Mit zwei Lampen kämen wir schon zurecht. Aber ja, wir borgen uns die von Mr. Jensen. Er hat sie mir gestern Abend ja auch geliehen. Er hat sie tagsüber im Werkzeugkasten. Die Lampe gehört Tante Lydia, also wird er nichts dagegen haben, wenn wir sie benutzen. Alles klar. Bis gleich dann. Brrr, Nelly. So. Ah, da ist die Lampe. Los, Lenny. Hey, du, was hast du da verloren? Ich habe mir nur ihre Lampe geliehen, Sir. Du kleiner Dieb, hier werde ich das Fell gerben, ich werde dich lehren. Harry, nicht zu schnell, halt! Das Pferd scheut. Mr. Jensen rennt ihm hinterher. Ja, wieso das denn? Keine Ahnung, aber ich muss Peter helfen. Komm nach! Peter! Chan, hilf mir. Ich kann mich gleich nicht mehr halten. Gib mir deine Zügel! Brr, King. Brr. Prima. Chang, danke. Ich dachte schon, der Gaul wollte über alle Berge. Warum hat Jensen dein Pferd scheu gemacht? Das ergab sich aus der Situation. Er hat mir nachgebrüllt, ich sei ein Dieb. Er hatte eine Mordswut. Ich begreife nur nicht, warum er wegen einer alten Stablampe aus der Fassung gerät. Das ist ja gar nicht Mr. Jensens Stablampe. Das heißt nicht die, die er normalerweise im Jeep hat und die er mir gestern Abend geliehen hatte. Sie lag im Werkzeugkasten und das war die einzige. Da ist sowas schiefgegangen. Kann ich mir die Lampe mal ansehen? Na klar, hier. Sie ist sehr leicht. Fühlt sich an, als seien gar keine Batterien drin. Dann nützt sie uns ja nicht mal was. Aber warum sollte Mr. Jensen dann so aus dem Häuschen geraten? Wegen einer Lampe, die nicht geht? So, da bin ich. Was ist denn? Stimmt was nicht? Mal sehen, was Jensen so in Wut gebracht hat. Ich schraube die Lampe mal auf. Da ist was drin. Die Geisterperlen. Und Jensen hat sie gestohlen. Ja, oder was ich eher annehme, er hat sie stehlen lassen. Dann hatte er sie die ganze Zeit in der Lampe, im Werkzeugkasten. So eine Stablampe ist in der Größe genau richtig, um die Perlen reinzustecken. Und sie wirkt nicht verdächtig. Ja, man muss schon sagen, das ist wirklich ein gutes Versteck. Also, dass wir die Lampe von ihm brauchen, konnte er ja nicht ahnen. Ich frage mich, ob Jensen über diese Pannen im Betrieb nicht mehr weiß, als er zugibt. Sag mal, sollten wir nicht lieber mit den Perlen zurückreiten, Mr. Carlson und deiner Tante alles berichten und Jensen den Sheriff auf den Hals schicken? Das dürfte nicht so einfach sein. Jensen ist gefährlich. Er wird alles dran setzen, uns aufzuhalten, ehe wir die Sache aufdecken können. Und seht mal dort. Jensen hat seine Männer angewiesen, den Bergpfad zu blockieren, damit wir nicht an ihnen vorbei können. Wenn wir also zu Pferd herunterkämen, müssten wir absitzen, um an den Autos vorbeizukommen. Und dann würden sie uns schnappen. Du meinst, er hat uns in der Falle? Das nimmt er jedenfalls an. Hier lang können wir nicht zurück. Aber ich habe eine Idee. Jensen braucht ja einige Zeit, um Verstärkung zu holen. Zuerst lassen wir die Pferde gehen. Ganz in der Nähe ist eine Höhle. Ein Goldgräber entdeckte hier vor vielen Jahren eine ergiebige Ader und trieb als Verlängerung der Höhle einen Stollen in den Berg. Da gehen wir rein. So, hier werden uns Jensen und seine Männer nicht so schnell finden. Ich habe folgenden Plan. Hier, unter dem Grat, verläuft ein ganzes Netz von Minenschächten und Stollen. Gleich als ich hierher kam, begeisterte ich mich für die Anlage. Da traf ich Dan Duncan, der sein ganzes Leben damit verbracht hatte, winzige Goldkörner aus der stillgelegten Mine zu schürfen. Er hat mir gezeigt, wie die Stollen verlaufen. Wer sich auskennt, findet einen Weg, der die Höhle mit den Weinkellern auf der anderen Seite des Bergrückens verbindet. Fantastisch. Also gehen wir durch die Mine zurück, während Jensen und seine Männer uns draußen suchen? Genau. Es gibt zwar zwei Stellen, wo sich nur ein Junge oder ein schmächtiger Mann durchzwängen kann. Aber als ich vor 6 Monaten zuletzt hier war, habe ich es noch geschafft. Sollten wir nicht auf unserem Weg ein Zeichen hinterlassen? Wenn wir uns verirren sollten, können wir uns danach wieder zurechtfinden. Wir werden uns nicht verirren. Und wenn Jensen die Zeichen entdecken sollte, hätte er ja unsere Spur. Hör mal, unser Geheimzeichen ist das Fragezeichen. Ich schlage vor, dass wir unseren Weg mit Fragezeichen markieren, aber auch Pfeile in lauter verschiedene Richtungen anmalen. Dann wissen nur wir drei sicher, welche Zeichen den richtigen Weg zeigen. Jeder, der uns nachkäme, würde auf den falschen Spuren viel Zeit verlieren. Na schön. Verirren kann sich schließlich jeder einmal. Außerdem weiß Jensen ja nichts von den Gängen hier. So, hier müssen wir durchkriechen. Ich gehe voraus. Peter, nimm du die Lampe mit den Perlen. Beim Buddeln sind sie nur im Weg. Mach ich, Shang. Aber eine funktionsfähige Lampe hätte ich doch gern. Hier, nimm eine, Peter. Chang geht ja voraus, dann komme ich und du bist hinter mir, Peter. So sehen wir alle drei was. Dann mal los. Ja, seht mal da. Das sind die Knochen eines Esels. Ein Goldgräber hatte ihn wohl bei sich, um das Gestein hinauszuschaffen. Wir sind jetzt an der Gurgel. An der Gurgel? Was ist denn das? Das ist eine Verwerfung im Fels, die einen Durchgang zur Minenanlage auf der anderen Seite des Bergrückens bildet. Wir müssen uns seitlich hineinquetschen. Bist du auch ganz sicher, dass es dann weitergeht? Klar, ich war ja schon drin. Und es ist die einzige Verbindung zwischen den beiden Berghängen. Und nur ein Junge schafft es. Ich gehe voraus. Ihr beide wartet, bis ich durch bin. Dann blinke ich dreimal mit der Lampe und du, Bob, kommst nach. Peter und ich werden dir von beiden Seiten her leuchten, damit du besser siehst. Wenn Bob durch ist, blinke ich wieder dreimal. Und dann kommst du, Peter. Gut. Da, Chang ist schon durch. Also los, Bob. Für dich wird es einfacher sein. Du bist ja kleiner als wir. Keine Frage. Peter, nicht! Verdammt! Das war eine Falle. Sie haben Chang und Bob geschnappt. Justus Jonas, guten Abend. Ich würde gerne Bob sprechen. Ich habe nämlich etwas überprüft und... Bob ist nicht da. Und sein Freund Peter auch nicht. Mein Großneffe Chang wird auch vermisst. Alle drei sind einfach verschwunden. Was? Bob, Peter und Chang sind verschwunden? Sie sind einfach weg. Sie sind losgeritten, um sich die Gegend anzusehen und sagten, sie blieben den Tag über weg. Wir hatten hier so viel zu tun, dass wir die Jungen bis zum Abendessen nicht vermisst haben. Dann stellte sich heraus, dass sie nirgends im Tal zu sehen waren. Nicht mal die Pferde haben wir gefunden. Aber wo könnten sie sein? Wir nehmen an, sie sind in der Goldmine. Der Berg ist durchzogen von alten Schächten und Stollen. Teilweise benutzen wir sie als Lagerkeller für unsere Weine. Wir vermuten, Chang hat Bob und Peter reingeführt, um ihnen alles zu zeigen. Wir lassen die Anlage zurzeit von einem Suchtrupp durchforschen. Sagen Sie dem Suchtrupp, sie sollen auch nach Fragezeichen Ausschau halten. Mit Kreide gemalt. Ich komme sofort zu Ihnen. Können Sie mich am Flugplatz abholen lassen? Ich nehme jemanden mit, Bob Andrews Vater. Jensen heißt die Kanaille. So viel weiß inzwischen auch der weniger aufmerksame Hörer. Nur... ist Jensen Drahtzieher oder Helfershelfer? Oh, mein Kopf. Ich möchte bloß wissen, wo wir hier sind. Wir sind im Keller einer großen Stadt, wahrscheinlich San Francisco. Woher willst du das wissen? Wir hatten die Augen verbunden, bis wir ausstiegen. Ich spürte, wie der Boden zitterte, als draußen Lastwagen vorbeifuhren. Das deutet auf eine Großstadt hin. Chinesische Diener brachten uns außerdem hierher. In San Francisco leben anteilmäßig die meisten Chinesen. Kommt! Wohin? Fragt eine Maus, wohin es geht. Wenn Adler klauen, sie ergreifen, kommt! Da hinein! Sprecht die Wahrheit, oder der Adler wird euch verschlingen! Kommt näher! Setzt euch, ihr Kinder, die ihr mir so viel Kummer bereitet habt! Ihr könnt mich Wong nennen! Ich bin 107 Jahre alt! Ich heiße Bob. Ich bin Chang. Chang, dein Urgroßvater raubte eine Perlenschnur. eine Schnur unendlich kostbarer Perlen. Mehr als 50 Jahre lang waren sie verschollen. Nun sind sie wieder aufgetaucht. Und ich muss sie haben. Hört ihr, ihr kleinen Mäuse? Ich muss die Perlen haben. O ehrenwerter Herr, wir haben die Perlen nicht. Sie sind im Besitz eines anderen, der damit entkommen ist, um sie meiner Tante zu bringen. Dann will ich versuchen, sie dazu zu überreden, dass sie die Perlen an sie verkauft. Das heißt, falls der Brief, den sie von einem angeblichen Verwandten erhalten hat, nicht echt ist. Das ist er nicht. Ein Dritter, den ich kenne, hat ihn abgesandt, um Verwirrung zu stiften. Ich bin reich, aber er ist noch reicher. Er wird sie kaufen, sofern ich ihm nicht zuvorkomme. Darum, ich muss sie haben. Wir sind kleine Mäuse und wir können nichts ausrichten. Man hat uns gefangen, aber nicht unseren Freund. Er hat die Perlen. Die Stümper. Als Jensen mich gestern Abend anrief und sagte, er habe die Perlen und werde sie mir heute Abend bringen, schärfte ich ihm ein, dass er keine Fehler mehr machen dürfe. Und nun? Moment. Ja? Gut. Warten wir ab. Hallo? Peter! Alles in Ordnung mit dir? Vor allem habe ich Hunger. Im Übrigen geht's mir gut, nur tun mir die Arme noch weh. Die haben mir Jensens Leute verdreht, weil sie wissen wollten, wo ich die Geisterperlen versteckt habe. Du hast sie also versteckt? Und nichts verraten, nehme ich doch an. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Nun, die Perlen muss ich haben. Sie bedeuten für mich Leben, Geisterperle. Ein törichter Name. Der wahre Name dieser Perlen ist Lebensperlen. Auf der ganzen Erde gibt es kaum ein halbes Dutzend solcher Ketten. Die reichen Männer des fernen Ostens verwahren sie in ihren Schatzkammern. Warum wohl? Weil sie eingenommen das unbezahlbare Geschenk verlängerten Lebens verleihen. Jede Perle verlängert das Leben um etwa 3 Monate. Die Kette enthält 48 Perlen. Das bedeutet für mich 12 weitere Lebensjahre. Sicherlich, kleiner Drache, erkennst du nun, wie bedeutsam dies für mich ist. Er meint, was er sagt. Er wird vor nichts zurückschrecken. Ich werde versuchen, mit ihm zu verhandeln. Aber ja, tu das. Das ist üblich im Reich der Mitte. Ein ehrenhafter Handel wird von beiden Partnern ehrenvoll abgeschlossen. Werden Sie meiner Tante die Perlen bezahlen, wenn Peter Ihnen sagt, wo sie sind? Bezahlung habe ich bereits Jensen zugesichert. Indes gibt es Probleme mit der Schuldentilgung für das Weingut deiner Tante. Der Gläubiger bin ich. Ich gebe mein Wort, dass diese Schwierigkeiten beseitigt werden. Deine Tante wird genügend Zeit zur Tilgung haben. Auch der Geist, der die Arbeiter so in Schrecken versetzte, wird verschwinden und die Männer werden zurückkehren. Dann wissen Sie, wessen Geist es ist? Aber wie können Sie das wissen? Ich besitze einen großen Schatz kleiner Weisheiten. Zeigt Jensen, wo die Perlen sind, und deine Tante wird ihre Sorgen los sein. Das klingt gut. Aber wie sollen wir wissen, dass wir ihnen trauen können? Ich bin Wong. Mein Wort ist stärker als Stahlbande. Aber Jensen würde alles versprechen und nichts halten. Schickt Jensen zu mir! Haben Sie sie zum Reden gebracht? Was unterstehen Sie sich so, mit einem Höhergesteckten zu reden? Sie gehören zum kriechenden Geziefer der Finsternis und sollten mit Füßen getreten werden. Entschuldigen Sie, Sir, ich wollte ja... Schweigen Sie! Wenn diese Jungen noch heute Abend die Perlenschnur an Sie aushändigen, werden Sie mir dafür bürgen, dass Ihnen nichts geschieht. Wenn diese Jungen Ihnen die Kette geben, werden Sie jedes Ungemach, das Sie Ihnen zufügen, 100-fach entgelten müssen. Wenn Sie meine Warnungen in den Wind schlagen, werden Sie den Tod der 1000 Wunden kennenlernen. Ja, aber in Warden Valley wimmelt es inzwischen von Leuten, die die Jungen suchen. Bis jetzt ist es mir gelungen, sie vom Hackmesser Cain abzuhalten, wo sie ihre Pferde hinterlassen haben. Wenn ich die Jungen nun aber dorthin zurückbringe... Vielleicht müssen Sie das gar nicht. Vielleicht können die Jungen Ihnen sagen, wo die Perlen versteckt sind. Kommen Sie, die Jungen möchten dies unter sich besprechen. Da es um Leben oder Tod geht, haben Sie das Recht, sich frei zu entscheiden. Nicht sagen, was andere nicht hören dürfen. Hier können 1 Dutzend Ohren lauschen. Also, erstmal interessiert mich, wie Jensen wusste, wo wir sind. Jensen hat uns gesehen, wie wir in die Mine gestiegen sind. Und irgendwie wusste er über diese Verbindung zwischen den beiden Tälern Bescheid. Also fuhr er zum anderen Ende, um uns dort einzusammeln. Ich hielt mich für so klug. Dabei ging ich prompt in die Falle. Es war Pech, dass uns Jensen gesehen hat, ehe wir untertauchen konnten. Jedenfalls weißt du jetzt, dass die Arbeiter größtenteils mit Jensen unter einer Decke stecken und dass er ein Gauner ist. Das erklärt sicher auch die Vorkommnisse und Schadensfälle, von denen du uns erzählt hast. Ja, Jensen und seine Leute hatten da bestimmt die Finger drin. Aber die Gründe sind mir unklar. Das alles hat vor einem Jahr angefangen, als noch niemand von den Glasperlen wusste. Man wird das Gefühl nicht los, dass es außer Jensen, dem kriechenden Geziefer aus der Finsternis, noch den großen Übeltäter gibt. Wong hat sicherlich bei unseren Hörern nicht allzu viele Sympathien eingeheimst. Aber ob er in unserem Fall jener ganz Große ist? Jensen steckte Chang und mich in zwei alte Weinfässer und nagelte sie zu. Dann luden sie uns auf einen Lastwagen. Ich habe übrigens unser Geheimzeichen ins Fass gemalt. Aber wird einer unter tausenden von Fässern ausgerechnet das eine von innen ansehen und würde er daraus was erkennen? Sogar Just könnte damit nichts anfangen. Aber jetzt reden wir lieber wieder normal, sonst denken die, wir hacken was aus. Was machen wir denn jetzt? Ich vertraue Won. Er versprach, uns würde nichts geschehen und Tante Lydia wird künftig keine Schwierigkeiten mehr haben. Ich glaube ihm. Na schön. Wenn es denn keine andere Möglichkeit gibt. Ehrenwürdiger Won, wir sind uns einig. Und? Wie lautet eure Entscheidung, kleiner Drache? Wir werden Jensen die Perlen geben, damit er sie ihnen bringen kann. Die Perlen sind im Inneren der Mine. Jensen kann selbst hingehen und sie holen. So einfach ist das nicht. Jensen ist zu groß, um durchzukriechen. Nur ein sehr schlanker Mann oder Junge kommt da durch. Dann werde ich einen Mann finden und... Nein, sie müssen sie holen. Wir können keinen Dritten einweihen. Ich will den Jungen selbst fragen. Du, sieh mich an. Sieh mir in die Augen. Trifft das zu. Jensen kann nicht bis zu der Stelle vordringen, wo du die Perlen versteckt hast? Nein, Sir. Die Perlen waren in einer alten Stablampe? Ja, Sir. Und diese Lampe hast du versteckt. Wo war das? Unter einem Felsen. Und wo befindet sich dieses Versteck? Ich kann es nicht genau beschreiben. Ich könnte es wiederfinden, aber ich kann von dem Ort keine Skizze machen. Ich sehe klar. Nur der Junge kann die Lampe finden. Er muss die Lampe mit den Perlen selbst holen und ihnen geben. Sie werden alle drei Jungen mitnehmen. Aber das Risiko, wenn der Canyon gerade durchsucht wird. Das Risiko müssen Sie schon auf sich nehmen. Sie müssen die Perlen beschaffen. Aber sie werden alles erzählen. Sie werden mich hinter Gitter bringen. Ich werde sie schützen. Ich werde sie gut bezahlen und sie sicher außer Landes bringen. Die Gesichter ihrer Helfer sind den Jungen nicht bekannt. Also kann ihre Aussage diesen Leuten nicht schaden. Ja, Sir, ich werde tun, was sie wollen. Aber wenn mich die Jungen nun hereinlegen, werden sie mir die Perlen nicht geben. In diesem Fall geht mich die Sache nichts mehr an. Entledigen Sie sich der Jungen und bringen Sie sich in Sicherheit. Aber ich denke, die Jungen werden keine Tricks anwenden. Ihnen ist das Leben genauso lieb wie mir. Nun eilt euch. Es wird spät. Ich werde sie fesseln. Nein, sie werden das Ziel schlafend erreichen. Das ist einfacher und für die Jungen bequemer. Kleiner Drache, sieh mich an. Mein Kleiner, du bist müde. Sehr müde. Du sehnst dich nach Schlaf. Die Augen fallen dir zu. Du kannst nicht widerstehen. Mein Wille ist der deine. Die Lider werden dir schwer. Sie senken sich. Sie schließen sich fest. Aber hatte niemand irgendwo ein Fragezeichen gesehen? Niemand! Ich ließ das ganze Tal danach absuchen. Sogar die Kinder hat man gefragt. Nirgends war ein Fragezeichen in Kreide zu sehen. Das Fragezeichen ist unser Geheimzeichen. Wir hinterlassen es an bestimmten Orten als Hinweis. Falls Bob und Peter irgendwo auf freiem Fuß sind, dann hinterlassen sie auf jeden Fall ein Fragezeichen. Sie sind über den Pass in die Wüste geritten, da bin ich mir sicher. Morgen werden wir sie finden. Sobald es hell wird, lasse ich sie vom Flugzeug aus suchen. Wenn sie in der Nähe wären, hätten wir die Pferde gefunden. Mag sein. Miss Green, Justus möchte Ihnen etwas mitteilen, das Sie erfahren sollten, wie er meint. Miss Green, ich habe mich damit beschäftigt, die Sache mit dem grünen Geist aufzuklären und fand heraus, dass der Schrei nicht aus dem Inneren des Hauses kam. Sonst hätte man ihn nicht gehört. Der Schrei wurde also vor dem Haus ausgestoßen. Kein Geist hätte sich dazu in den Garten hinausbegeben, nicht? Der Schrei musste also von einem Menschen stammen. Die Männer, die sich an jenem Abend bei dem Haus befanden, war sich nicht einig, wie groß die Gruppe tatsächlich war. Einige meinten 6, andere sagten 7. Nach meiner Ansicht hatte jeder recht. 6 Männer gingen ins Haus, nachdem der Schrei gehört worden war. Der 7., der den Schrei ausgestoßen hatte, trat aus dem Gebüsch und schloss sich der Gruppe an. So blieb er unbemerkt. Der Junge hat recht. Ich kann mir nicht vorstellen, warum der Kommissar und ich nicht schon drauf gekommen sind. Das hört sich logisch an. Aber warum sollte sich jemand sowas einfallen lassen? Ich meine, sich in die Büsche zu schlagen und zu schreien. Um Aufsehen zu erregen. Ein Schrei erregt immer Aufsehen. Und wie es der Zufall will, kommt gerade eine Gruppe Leute die Einfahrt herauf und hört ihn. Allerdings war es eben kein Zufall. 5 dieser Männer sind dazu überredet worden, zum Haus zu gehen. Sonst wäre es auch ein zu unwahrscheinliches Zusammentreffen. Wenn man es sich überlegt, wird es einem ganz klar. Es gibt gar keine andere Erklärung. Jemand spazierte durch die Siedlung und schlug den Nachbarn, denen er begegnete, einen Gang zur Villa vor, ehe sie abgerissen werde. Eine kleine Gruppe ging tatsächlich mit ihm. Man kannte sich nur teilweise untereinander, also fiel es nicht weiter auf, dass der Anstifter ein Fremder war. Und als sein Partner sie aus seinem Versteck im Garten näher kommen sah, stieß er den Schrei aus. Aber warum sollten 2 Männer so etwas tun? Um die Gruppe ins Haus zu bekommen, damit sie den Geist sehen und davon berichten würden. Ich glaube doch, dass dies einleuchtet. Mir gar nicht. Ich finde diese Erklärung unsinnig. Justus, lass mal das Band ablaufen, das Bob an diesem Abend aufgenommen hat. Ja, sagen Sie es, Miss Green, wenn Ihnen eine Stimme bekannt vorkommt. Also los. Hoppla, Junge. Du hast jetzt ziemlich umgewandt. Wer hat denn da so geschrien? Wir wissen nicht, wer es war, aber es hörte sich wie ein Geist an. Geist? Unsinn. Es könnte ein Hilfeschrei gewesen sein. Vielleicht bloß ein Landstreicher. Ich meine, wir sollten hineingehen. Und sind wir schon mal hier, um uns das alte Gemäuer anzusehen, ehe es ganz abgerissen wird. Es genügt. Jemand schreien. Vielleicht gedacht. Das war deine Stimme, Harold. Du hast sie verstellt und ganz tief gesprochen wie früher, wenn du in Schulaufführungen den Bösewicht zu spielen hattest. Als ich das Band ein paar Mal abgespielt hatte, war ich auch ganz sicher, dass ich diese Stimme kannte. Die Sprechweise glich auffallend der von Mr. Carlson, den wir später im alten Haus kennenlernten. An diesem Abend verstellte er seine Stimme und maskierte sich mit einem falschen Schnurrbart. Bei Dunkelheit genügte das völlig. Tante Lydia, ich kann alles erklären. So, das kannst du? Dann fang an. Der ganze Ärger hat angefangen, als vor 1,5 Jahren Lydia Green Chang nach Amerika kommen ließ und ihm alles hinterlassen wollte. Ich hatte erwartet, ich würde den Besitz einmal erben. Immerhin war ich bis zu Changs Ankunft der einzige Verwandte gewesen. Ich habe mich abgerackert, um das Geschäft hier hochzubringen. Und plötzlich sollte alles umsonst sein? Weiter. Nun, da fasste ich einen Plan. Ich schaffte eine Menge neue Maschinen und Geräte an, borgte das Geld dazu von Freunden, um den Betrieb hoch zu verschulden und dann durch meine Freunde die Zwangsvollstreckung einleiten. Ich stellte Jensen als Betriebsleiter ein und er brachte ein paar Kumpels mit, die sich an der Sabotage beteiligten. Na, und dann warst du plötzlich mit dem Verkauf der Villa Green einverstanden. Ja, meine Mutter hatte Matthias Green vor seinem Tod versprochen, dass dieser Besitz niemals verkauft würde. Aber ich war völlig ratlos. Also gab ich mein Einverständnis zum Verkauf. Um die Schulden zu bezahlen, die du gemacht hattest, Harold. Ich dachte schon, mein Plan, den verschuldeten Betrieb zu übernehmen und mit meinen Freunden zu teilen, sei zum Scheitern verurteilt. Doch dann erhielt ich eine Botschaft. Eine Botschaft? Welchen Inhalts? Ich sollte nach San Francisco reisen, um einen Mann namens Wong zu treffen. Er sagte, er habe die Hypothek auf das Weingut übernommen und meine Freunde bestochen, damit sie ohne mein Wissen die Forderungen an ihn abtraten. Aber was hat ihn dazu bewogen? Dazu komme ich gleich. In seinem Haushalt lebt eine alte Dienerin, die ehemalige Kammerzofe der Frau von Matthias Green. Sie hatte erfahren, dass das Haus abgerissen werden sollte. Da enthüllte sie ein Geheimnis, das sie all die Jahre bewahrt hatte. Sie erzählte Wong, Matthias Frau sei im Haus beigesetzt worden, in einem anschließend zugemauerten Raum, und die Dienerschaft sei auf Stillschweigen vereidigt worden. Doch nun sollte das Haus abgerissen werden und sie wünschte nicht, dass die sterblichen Überreste ihrer Herrin in ihrer Ruhe gestört würden. Wong sagte mir auch, dass die junge Frau mit der Halskette aus den Geisterperlen in den Sarg gelegt worden sei. Nun ja, Wong wusste ganz genau Bescheid. Er wusste, dass ich nach diesem Besitz hier strebte. Er wusste, dass der Hausverkauf es dir, Tante Lydia, ermöglichen würde, ihn zu halten. Also hatte er einen Plan für mich. Ich sollte die Villa Green zu einem Spukhaus machen. Das sollte den Verkauf verzögern. Gleichzeitig würde er mir ermöglichen, das Haus ungestört zu durchsuchen. Er beschrieb mir, wo die Geheimkammer war. Ich sollte sie aufbrechen, die Perlen entnehmen, dann von der Entdeckung der dort beigesetzten Leiche berichten und verbreiten, dass ich fest an den Spuk im Haus glaube. Dieser Von hat anscheinend alles bedacht. Ich sollte ihm die Perlenschnur für 100.000 Dollar verkaufen. Ich sollte dafür sorgen, dass in dem alten Haus ein Geist gesehen wurde. Dann, nach dem Umzug des Geistes nach Verdant Valley, würde er die Erntehelfer hier in die Flucht schlagen und die diesjährige Weinlese ruinieren. Darauf wäre der Konkurs unabwendbar geworden. Wong würde zwangsvollstrecken lassen und den Betrieb später für die 100.000 Dollar, also den Preis der Perlen, an mich zurückverkaufen. Hat er Ihnen gesagt, mit welchen Mitteln Sie den Geist auftreten lassen sollen? Darauf komme ich noch. Auf alle Fälle erschien mir der ganze Plan, wie er ihn darstellte, einfach zu verwirklichen. Ich bereitete Jensen darauf vor, wie und wo er den Schrei auszustoßen hatte. Aber dann geschah das Unerwartete. Der Bauunternehmer fing eine Woche vor dem geplanten Termin mit dem Abbruch an. Ich flog mit Jensen überstürzt nach Rocky Beach. Ich musste ja befürchten, dass das Skelett der Frau entdeckt würde, ehe ich hinkäme. Nun, ich kam an, ehe die Abbrucharbeiten allzu weit fortgeschritten waren. Als es dunkel wurde, wies ich Jensen seinen Platz im Gebüsch zu. Dann schlenderte ich durch die Siedlung und überredete ein paar Männer, mich zum alten Haus zu begleiten. Jensen stieß die Schreie aus. Wir forschten im Haus nach. Der Geist erschien. Einige der Männer verständigten die Polizei. Jensen kehrte nach Verdant Valley zurück, während ich in Rocky Beach blieb und den Geist an verschiedenen Orten auftauchen ließ, damit die Sache in der Presse aufgebauscht wurde. Am nächsten Morgen fuhr ich zur Villa hinaus, um die Geheimkammer und die Perlen zu suchen. Allerdings hatten die Bauarbeiter beim Abbruch den Raum gefunden und der Polizeichef hatte bereits Wachen hinbeordert. Ich konnte erst ins Haus, als ihr ankamt. Als ich dann die Perlen fand, konnte ich sie nicht einfach verschwinden lassen und an Wong verkaufen. Also kam ich hierher zurück und bald rief Wong an. Er empfahl mir, einen Diebstahl der Perlen zu fingieren. Ich dachte mir, dass der Diebstahl nur vorgetäuscht war, sobald mir klar wurde, dass sie auch den Geist auftreten ließen. Nachdem man mir erzählt hatte, Miss Green hätte den Geist gesehen und die Perlen seien gestohlen worden, stand für mich fest, dass sie in beiden Fällen beteiligt waren. Sie und Miss Green waren im Obergeschoss allein, als sie den Geist sah. Einen anderen Verdächtigen als sie gab es nicht. Ja, ich ließ den Geist in Tante Lydias Zimmer auftauchen, um die Gerüchte wieder in Gang zu bringen. Dann nahm ich die Perlen aus dem Panzerschrank, um sie den Jungen zu zeigen. Es war abgesprochen, dass Jensen reinplatzen und berichten sollte, der Geist sei in den Weinbergen gesehen worden. In Wirklichkeit hatte Jensen drei Männern eingebläut, wie sie das Gerücht verbreiten sollten. Sie hätten den Geist gesehen, damit alle Arbeiter Angst bekamen und wegliefen. Ich stürzte also hinaus und ließ den Panzerschrank unverschlossen. Als Jensen und ich allein zurückkamen, fesselte er mich und nahm die Perlen mit. Er sollte sie mir heute wiedergeben, aber das tat er nicht. Er sagte, er würde sie selbst an Wong verkaufen und ich würde es nicht wagen, die Sache ans Licht zu bringen, weil dann meine Mitschuld offenbar würde. Er hat meine Lage schämlich ausgenutzt. Heute früh war er fast den ganzen Tag weg. Bestimmt ist er mit den Perlen nach San Francisco gefahren. Du hast es nicht anders verdient, Harold. Du hast mit richtigen Gangstermethoden gearbeitet. Aber jetzt kommt es auf die Perlen auch nicht mehr an. Wo sind Chang, Peter und Bob? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat Jensen sie geschnappt, damit sie die Sache nicht auffliegen lassen. Das hört sich sehr logisch an. Immerhin ist Jensen abgängig und sie sagen, er sei schon den ganzen Tag unterwegs. Miss Green? Oh, Sheriff Bixby. In der Wüste wurde ein Weinfass mit einem Fragezeichen darin entdeckt. Hier ist das Fass. Das sind zwei alte, ausgediente Fässer. Für die Weinlagerung zu undicht. Ich frage mich, was die hier draußen sollen. Es ist mit roter Kreide geschrieben worden. In diesem Fass war Bob. Er hat ein Zeichen als Spur hinterlassen. Jetzt begreife ich. Weinfässer sind hier so alltäglich, dass es kaum auffällt, wenn zwei Fässer auf einem Lastwagen weggefahren werden. Und im Inneren hätten die Jungen stecken können. Donnerwetter, ja. Also eine Entführung, wie? Wahrscheinlich hat man sie hier aus den Fässern geholt und weggefahren. Ich denke nach San Francisco. Bestimmt war das dieser Jensen. Das bedeutet, dass wir die Polizei von San Francisco darauf ansetzen müssen. Hey, was ist das? Ein Stück Papier. Aus einem Notizbuch gerissen. Das ist Bobs Handschrift. Er sieht aus wie im Dunkeln hingekritzelt, aber ich würde die Schrift jederzeit erkennen. Da steht 39, Mine, Hilfe, 3 Fragezeichen. Bob will, dass wir ihn in einer Mine suchen. Na, könnte sein. Aber was soll die 39? 39 Meilen? Hier gibt es keine Mine in 39 Meilen Entfernung. Alle Minen sind in Verdon Valley oder im Hackmesser Canyon. Keine trägt irgendeine Nummer. Und im Übrigen haben mir alle versichert, dass Tal und Canyon ordentlich durchsucht wurden. Bob hat also während des Rücktransports zur Mine einen schriftlichen Hinweis hinterlassen, den Justus glücklicherweise entdeckte. Nur, kann man im Hypnoseschlaf denn schreiben? Versucht bloß nicht, mich hereinzulegen, Junge. Eure Pferde haben wir unten beim Tümpel am Ausgang des Canyons eingesperrt. Dort gibt es einen kleinen Platz, der ganz von Felsen umgeben ist. Wenn du die Perlen nicht bald findest, landet ihr alle drei in diesem Tümpel. Es wird wie ein schrecklicher Unfall aussehen. Und ich werde euch fleißig betrauern. Hier ist die Lampe. Her damit! Moment, Junge! Wie kann ich sicher sein, dass du mich nicht hereinlegen willst? Steine! Ich wusste, dass ich dir nicht trauen konnte. Du bist dir doch klar darüber, was das bedeutet. Wong hat mir freie Hand gegeben, falls ihr es mit irgendwelchen Tricks versucht. In ein paar Stunden geht die Sonne auf. Aber von euch dreien wird sie keiner mehr sehen. Keine Bewegung, Jensen! Sie sind umstellt! Bleiben Sie stehen! Ach, den kriegen wir noch. Morgen. Na, bin ich vielleicht froh, dass wir die drei Jungen heil und gesund gefunden haben. Gut gemacht, ihr drei. Eine recht abenteuerliche Geschichte. Das ist noch milde ausgedrückt. Der Hergang des Falls erscheint mir klar. Aber noch allzu viele Fragen sind offen. Wie zum Beispiel kam es, dass du, Peter, Jensen nicht die Perlen gegeben hattest? Ich denke doch nicht, dass du ihn wirklich hintergehen wolltest. Nein, Sir, ich wollte ihm eigentlich die Perlen geben. Allerdings hatte ich sie, als Bob und Chan geschnappt worden waren, in dem Skelett eines Esels versteckt und die Lampe neben einen Felsen gelegt. Ich dachte, wenn sie die Lampe finden, als sie mich verfolgten, würden sie vielleicht nicht mehr nach mir suchen. Später hat es dann wohl nur ein Erdbeben gegeben. Das Skelett ist nämlich unter einigen Felsbrocken vergraben worden. Daher musste ich Jensen notgedrungen die Lampe geben. Wahrlich, eine verzwickte Situation. Nun zu einem anderen Punkt. Justus, du hattest dich nach einem Hund erkundigt, den der eine Mann beim Besuch bei der Greenschen Villa dabei hatte. Ja, Sir, es gibt eine Sherlock-Holmes-Geschichte, in der ein Hund vorkommt, der verdächtig wirkt, obwohl er eigentlich gar nichts tut. Peter meinte, der Mann habe den Hund auf den Arm genommen, dann fing er an zu bellen. Ich schätze, dass er einfach nur nicht gerne getragen wird und eben nicht, wie Peter vermutet hatte, den Geist gesehen. Denn der Geist taucht erst eine Weile später auf. Allerdings verhält sich der Hund auch nicht anders, als der Geist auftaucht. Wenn es eine echte Geistererscheinung gewesen wäre, hätte er geknurrt, aber keinesfalls gejault. Der Hund achtete gar nicht auf den Geist. Klar, das stimmt ja. Und uns ist es ganz entgangen. Halb so schlimm. Ihr alle habt euch vorbildlich eingesetzt. Du, Peter, hast Mut und Entschlossenheit bewiesen. Du, Bob, hast beim Hinterlassen der Spur, die Justus entscheidende Ermittlung ermöglichte, sehr besonnen behandelt. Aber wie hast du die Nachricht überhaupt geschrieben? Wong hat Chang und Peter hypnotisiert, damit sie schliefen. Als ich an der Reihe war, tat ich schnell so, als ob ich schlafe. Tatsächlich aber blieb ich wach. Auf der Fahrt begann ich dann Hilferufe zu schreiben und schob sie durch eine Ritze zwischen der Seitenwand und der hinteren Ladeklappe hinaus. Ich hoffte, jemand würde wenigstens einen finden. Und was hat die Zahl 39 zu bedeuten? Ich nummerierte die Zettel durchgehend. Wenn also jemand mehr als einen Zettel finden sollte, dann konnte er daran sehen, dass er unsere Spur in der richtigen Richtung verfolgte. Ja, das hier war eben die Nummer 39. Die übrigen hatte wohl der Wind verweht. Ihr habt bei diesem Fall großes Können bewiesen. Ich werde die Geschichte gern als Buch veröffentlichen. Danke, Sir. Wir werden uns dann jetzt wieder nach einem neuen Fall umsehen. Halt! Nicht so schnell. Was schwebte denn nun durch die Flure entlang und verschwand durch Mauern? Und macht mir nicht weiß, es sei mit Leuchtfarbe getränkte Gase gewesen. Das nehme ich euch nicht ab. Nein, Sir, es war viel schlauer gedacht. Nämlich mit einem Projektor im Kleinformat. Und wenn man nun ein Dia von einer geisterhaften Gestalt macht und es auf die Wände eines Spukhauses projiziert, dann hat man einen herrlich eindrucksvollen Geist. Ich habe mir einen Handprojektor nachgebaut. Sehen Sie. Justus, Jonas als Gespenst in einem weißen Gewand. Oh ja, zusammen mit einem unheimlichen Schrei gibt das ein sehr eindrucksvolles Gespenst ab. Das Ding behalten wir als Erinnerung an den Fall. Jetzt müssen wir aber wirklich weiter. Kommt, Kollegen.